Hi, ich bin Max Netter und ihr hört Krypto, einen Podcast über den Traum vom magischen Internetgeld. Es gibt da eine Geschichte, die ganz gut beschreibt, was ich früher in Krypto gesehen habe. Stell dir Folgendes vor. Es ist 2010. Du bist irgendwie zufällig über Bitcoin gestolpert, die allererste Kryptowährung. Vielleicht in einem Online-Forum. Du hast dir ein paar davon gekauft, vielleicht 200 Stück, für damals gerade mal 60 Euro. Diese Bitcoins hast du auf deine Festplatte gelegt. Und dann hast du sie erstmal wieder vergessen. Du lebst also dein ganz normales Leben weiter, studierst vielleicht oder machst eine Ausbildung, hast deinen ersten Job und so weiter. Aber dann, einige Jahre später, beginnt der Preis von Bitcoin plötzlich zu steigen, immer weiter. Er steigt und steigt und steigt. Plötzlich sind deine 200 Bitcoins viel mehr wert. Zuerst 20.000 Euro, dann 60.000 Euro, dann eine halbe Million, dann sogar 2 Millionen. Und du träumst schon davon, was du damit alles machen kannst. Ein Haus kaufen, deinen Studienkredit abbezahlen, für die Rente sparen oder vielleicht sogar ganz aufhören zu arbeiten. Vielleicht träumst du auch davon, einen schnellen Sportwagen zu kaufen. Jetzt willst du also deine Bitcoins verkaufen und deine Gewinne einholen. Aber es gibt ein großes Problem. Deine Festplatte mit den Bitcoins, die hast du vor ein paar Monaten zusammen mit deinem alten Rechner entsorgt. Du hast da nicht weiter drüber nachgedacht. Die liegt jetzt also irgendwo auf einer Mülldeponie. Und wo genau, das weiß keiner. Ohne diese Festplatte kommst du nicht an deine Bitcoins. Die sind jetzt für immer verloren. Und dein Traum vom großen Geld bleibt ein Traum. Das war für mich Krypto. Der Traum vom großen Geld, der in den meisten Fällen auch genau das bleibt. Ein Traum. Es gibt aber auch Menschen, bei denen ist dieser Traum nicht geplatzt. Die sind mit Krypto tatsächlich reich geworden. Zum Beispiel er hier. Wir sind hier in der Beginning eines komplett neuen Ökosystems, dessen Grundlagen und ersten Erscheinungen und Blüten gerade erst entstehen. Aber es wird einfach die Grundlagen schaffen für ein komplett neues Miteinander, eine komplett neue Art und Weise, wie man global interagiert. Es ist schon spekulativ, aber es ist das Entstehen einer neuen Kultur, einer rein digitalen Kultur. Ja, eine komplett neue Welt. Eine neue Welt durch Krypto. Für ihn ist Krypto eine technologische Revolution, die ihn nicht nur reich gemacht hat, sondern unsere Welt radikal verändern wird. Die das staatliche Geldsystem ablöst, ein neues und besseres Miteinander ermöglicht und vielleicht sogar die Demokratie verändert. Für mich klingt diese Vision erstmal ziemlich wild und vor allem sehr weit weg. Aber eigentlich ist das Ganze viel näher an mir dran, als ich bis vor kurzem noch gedacht habe. Ihr hört Krypto. Das ist Folge 1. Ein Cowboy im Cyberspace. Ich erzähle euch mal, wie alles angefangen hat. Folgendes Szenario. Es ist 2022, Pandemie, kennt ihr ja. Ich habe nichts zu tun, keine Aufträge. Ich sitze also zu Hause rum und langsam aber sicher fällt mir die Decke auf den Kopf. Und deshalb mache ich das, was wahrscheinlich viele schon mal gemacht haben. Ich nehme meinen Laptop, klappe ihn auf, öffne den Browser und tippe Namen in die Suchleiste. Ich suche nach Menschen, von denen ich seit Jahren nichts gehört habe. Menschen aus der Schulzeit und aus meiner Zeit an der Uni. Ich drücke Enter. 600 Treffer. Manche haben Firmen gegründet, sind damit sogar einigermaßen erfolgreich. Kleine Betriebe mit 2 oder 3 Angestellten, so wie bei mir. 107 Treffer. Einige machen Kunst und schlagen sich so durchs Leben, posten Bilder von ihren Ausstellungen oder berichten über Lehraufträge an der Kunstuni. 1320 Treffer. Auf Instagram kann ich sehen, dass ziemlich viele inzwischen Kinder haben. Manche haben sogar Häuser gekauft. Und dann gibt es noch die, zu denen ich gar nichts finde. Nur ein verwaistes Facebook-Profil und einen ziemlich alten Beitrag auf der Seite eines Volleyballvereins. 20 Treffer. Aber dann tippe ich den Namen eines ehemaligen Kommilitonen ein. Fabian. 42.700 Treffer. Ich scroll nach unten und klicke auf ein Video. Fabian Vogelsteller talks at Blockchains 2021 about Luxo. Fabian betritt eine Bühne. Please welcome to the stage Fabian Vogelsteller. Ich scroll weiter. Noch ein Video. Breaking Gut with Fabian Vogelsteller of Luxo. What inspires me is schon wieder eine Bühne. How we are all trying to build a complete new basis of how things can work in the internet and in the world in general. Fabian spricht von einer großen Zukunft, von einem besseren Internet, vielleicht sogar von einer völlig neuen Welt, aufgebaut auf Kryptowährungen. It's exciting. It's everything here feels purposeful. Mittendrin in dieser mir völlig fremden Kryptowelt ist also plötzlich dieses bekannte Gesicht, Fabian. Und natürlich frage ich mich, wie und wann das passiert ist. Warum ist Fabian da gelandet? Als scheinbar ziemlich gefragter Unternehmer. Was macht er da? Ich schreibe Fabian also eine Nachricht. Die Telefonnummer von früher hat er tatsächlich noch. Ich schreibe, dass ich ihn auf YouTube gesehen habe und ob wir mal telefonieren können. Während ich auf Fabians Antwort warte, suche ich weiter. Und muss erstmal ziemlich lachen. Vielleicht war mein Krypto-Vorurteil doch nicht so falsch. Fabian ist da gerade in Dubai. Das sehe ich auf Twitter. Da postet er das Foto eines Sportwagens. Eines, wie man im Crypto-Space sagt, Lambos. Golden lackiert und mit Bitcoin-Logos beklebt. Kurz darauf schreibt Fabian zurück. Ich solle seine Kollegin kontaktieren und die werde dann einen Call arrangen. Jo, ich glaube, dann nimmt es jetzt auf, oder? Ja, nimmt auf. Mhm. Ja. Und genau in diesem Call sitze ich jetzt. Ich frage Fabian, ob er mir von seiner Geschichte mit Krypto erzählen will und ob er damit einverstanden ist, wenn ich das alles aufnehme. Also ich habe ein Rode USB-Mic. Wenn man da ganz nah rangeht, hat man so eine Radio-Podcast-Stimme. Ich meine, das Problem ist einfach nur, zeitmäßig müsste man das finden. Genau, da müssen wir halt eh mal gucken, wann das passt. Ich glaube, ich finde es ein bisschen einfacher, sich so zu interviewen, wenn man vor Ort ist. Und ich wollte sowieso in nächster Zeit öfter mal nach Berlin. Während dieses ersten Videocalls bin ich in Weimar, in meinem kleinen Arbeitsraum vor meinem alten Laptop, dessen Lüfter eigentlich viel zu laut ist für Videocalls. Und Fabian, der sitzt in Berlin, in seinem Office mit Sichtbeton und gutem Blick auf die Spree. So viel kann ich erkennen. Alles ziemlich durchgestylt. Und dann passiert etwas. Okay, gib mir das, sorry. Alles klar. Mitten im Gespräch geht hinter Fabian die Tür auf. Eine Frau kommt herein. In der Hand trägt sie zwei Sektgläser. Ja, sorry. Wir haben eine kleine Celebration gerade gehabt. Ah ja, gibt's was zu feiern. Ja, let's say we got one of the biggest brands in the world to invest in one of the startups that build on Luxo. So, stell dir vor, really big. Es gibt tatsächlich etwas zu feiern. Eine der größten Marken der Welt hat gerade in Fabians Firma investiert. So sagt er das zumindest. Richtig groß. Okay, kleine Zeitreise. Ins Jahr 2007. Fabian und ich fangen da gerade an zu studieren. Gleiches Studium, gleicher Jahrgang. Diese Anfangszeit meines Studiums in Weimar, die war ziemlich wild. Da gab es illegale Tech-House-Partys in Abrisshäusern oder WGs in unsanierten Altbauten, bei denen im Winter sogar das Klo zufror. Und das Studium, das war für mich die absolute Freiheit. Ich habe da ziemlich viel ausprobiert, ein bisschen Kunst gemacht und letztendlich bin ich dann beim Radio gelandet. Und Fabian? Den hat das, glaube ich, damals alles nicht so interessiert. Der hat stattdessen ziemlich viel programmiert, hat an seiner eigenen Software gearbeitet, mit der konnte er ganz einfach Webseiten bauen. Er musste nicht mehr per Hand jede einzelne Zeile Quellcode schreiben. So viel weiß ich noch über ihn. Ich bin mir heute nicht mehr ganz sicher, ob Fabian damals nur ein Kommilitone war oder vielleicht sogar sowas wie ein Freund. Irgendwie ist Fabian auf jeden Fall einer, an den ich mich erinnern kann. Ach ja, es gibt noch eine Sache über Fabian, die weiß ich noch genau. Fabian war schon damals nicht nur an Computern interessiert, sondern auch daran, wie das Finanzsystem funktioniert. Die Finanzkrise von 2008, die ging da gerade los. Und mir war natürlich auch bewusst, dass da einiges schief läuft. Aber Fabian ist noch viel weiter gegangen. Er hat sogar Gold gekauft, um sich gegen die Politik der Zentralbanken abzusichern. Okay, dieser Fabian von damals ist heute erfolgreicher Krypto-Unternehmer, der daran glaubt, dass Krypto die Welt für immer verändern wird. Und inzwischen weiß ich, mit dem Glauben ist Fabian nicht allein. Es gibt sogar recht viele, die das so sehen wie er. Und zu dieser Vision gibt es natürlich eine Vorgeschichte. Eine, die zurückführt in die 90er, in die Zeit, als ein neues Massenmedium in den Startlöchern steht. Das Internet. Anfang der 90er. Für die meisten Menschen in Deutschland ist das Internet noch kein Thema. Nur ein paar Freaks haben damals schon Modems. Immerhin muss man die jetzt nicht mehr selber bauen oder bei der Post beantragen, wie noch in den 80ern. Mit diesen Modems kann man sich jetzt über die Telefonleitung mit dem Internet verbinden. Zumindest theoretisch. Einer, der damals schon versucht, sich einzuloggen, ist Markus Beckedahl. Er wird später die Plattform netzpolitik.org gründen und einer der wichtigsten Netzaktivisten Deutschlands werden. Aber Anfang der 90er ist er einfach nur ein sehr neugieriger Teenager. Ich erreiche ihn, passend zum Thema, natürlich online. Also mein erstes Erlebnis mit dem Internet war, dass ein Schulfreund von mir, der in der Nähe wohnte, einen Vater hatte, der an der Universität arbeitete. Und der Freund meinte dann, sie haben jetzt Internet zu Hause. Und wir saßen vor dem Rechner seines Vaters und dachten, geil, Internet, haben wir schon was von gehört. Wir wussten nicht, wie wir da jetzt reinkommen, weil das war noch gerade die Zeit, bevor es Browser gab. Und natürlich war da nur eine Kommandozeile und wir waren vollkommen überfordert damit, aber standen sozusagen an der Schranke zum Netz. Das, was hinter dieser Schranke liegt, hinter der Electronic Frontier, der elektronischen Grenze, das ist der Cyberspace. Der Cyberspace ist damals ziemlich dünn besiedelt. Nur eine Handvoll Wissenschaftler und Nerds tauschen sich dort in improvisierten Online-Foren aus. Einer von diesen ganz frühen Netzpionieren ist John Perry Barlow. 2006 erinnert er sich bei einem Vortrag an der University of Southern California. A lot has happened in cyberspace. Wobei, eigentlich sah ganz am Anfang noch niemand Cyberspace. I mean, actually, it hadn't even been named when we first started dealing with it. Barlow war schon ziemlich früh dabei, lange vor Markus Beckedahl. People didn't think of it as a place of any sort or an environment of any sort at that time. Das war ein Cowboy, ne? Markus Beckedahl trifft Barlow Anfang der Nullerjahre in Berlin. Ich habe damals im Bundestag gearbeitet und er wollte den Bundestag sehen, also habe ich ihn am Eingang abgeholt und habe den halben Tag lang durch den Bundestag und durch Berlin geführt. Und das war halt ein Cowboy. Aber es war ein sehr sympathischer Mensch. So, aber ganz anders, als man ihn sich vorgestellt hatte. Ne? Der kam halt echt so, direkt von seiner Ranch quasi. Diese Ranch, von der Markus Beckedahl erzählt, auf der lebt Barlow schon seit Mitte der 80er. Irgendwo in Wyoming. Und nebenher arbeitet er als Songtexter für die Rockband The Grateful Dead. Barlow schreibt also Songs für diese Band und kümmert sich gleichzeitig um die Rinderfarm seiner Familie. Irgendwo im amerikanischen Hinterland. Und er beobachtet etwas. Dieses von ihm geliebte ländliche Amerika verändert sich. Für immer. In der sogenannten Farm Crisis müssen Betriebe reihenweise schließen. Viele Menschen suchen ihr Glück in der Stadt. Nach und nach machen auch Geschäfte und Schulen dicht. Ganze Orte verschwinden. Und mit ihnen die traditionelle Dorfgemeinschaft. I lived in a little agricultural town in Wyoming. And I wanted to know what was going to happen to community in America after all those little towns went away. And I was looking at other forms of emergent community. Barlow fragt sich also, was kommt danach? In welcher Form von Gemeinschaft werden die Menschen in Zukunft leben? And somebody suggested, well, you could get online. And I didn't know what that meant. Online gehen? Barlow, der weiß erstmal gar nicht, was das heißen soll. So I got an account, which was in those days. Trying to get online was a, you had a 300 baud modem and, it was heavy lifting, a lot of Hays command codes. And als Barlow schließlich zum ersten Mal online geht, ist er erstmal ein bisschen überfordert. Durch das frühe Netz navigiert man nicht mit einem Internetbrowser, sondern mit Hilfe von bestimmten Textbefehlen und die muss er erstmal lernen. Aber dann ist Barlow ziemlich schnell fasziniert. Von einer Welt im Netz, die ihn irgendwie an die Welt seiner Kindheit erinnert, an das Aufwachsen in den unendlichen Weiten des ländlichen Amerikas, an ein Versprechen von Freiheit und unbegrenzten Möglichkeiten. Das waren ja auch sehr viel Nerds, ne? Die dann teilweise an Universitäten einfach Zugang zu Servern und Festplatten und sonst wie hatten und die natürlich dann jede Möglichkeit genutzt haben, um was zu machen. Ne? Was möglich ist, wird auch gemacht. Das frühe Internet ist für viele damals sowas wie ein Zufluchtsort. Auf sogenannten Bulletin Boards findet jede noch so kleine Nische ihren Platz. Egal ob Hacker, Okkultisten oder Rockmusikfans, für die Nerds und Unangepassten ist der Cyberspace das neue Zuhause. Der Ort, an dem sie sich mit Gleichgesinnten austauschen können. Das globale Dorf der Zukunft. Viele von ihnen sehen sich als Teil der Counterculture, der amerikanischen Gegenkultur, abseits des TV-Mainstreams der 80er und 90er. Für sie ist das Internet ein Mittel, um ihre persönliche Freiheit auszuleben. Aber auch in Deutschland, ne? Der Chaos Computer Club kam ja auch quasi aus so der erweiterten Friedensbewegung, Anti-Atom-Bewegung. Also hatte auch eigentlich schon immer so einen Counter-Culture-Anspruch oder Hintergrund. So, I thought, look, you know, I don't know anything about this stuff, but nobody else is writing about it, so I'll start writing about it. Just because it's interesting to me. John Perry Barlow fängt damals an, über diese neue Welt im Netz zu schreiben, weil es sonst niemand macht. And I'd established myself somewhat as a writer on this subject. Und er wird eine der wichtigsten Stimmen des Cyberspace. The first time I got online. Ganz am Anfang ist das noch ein Nischenthema. It was a place that had probably 200,000 people on it, if that. Da gibt es weltweit vielleicht gerade einmal ein paar hunderttausend Nutzer. Aber Barlow ist ziemlich früh klar, irgendwann werden alle online sein. But I knew that this was going to expand as exponentially as it has to include every man, woman and child on the planet sooner or later. You know, and we would all have to be in there together without any of the usual defining constraints of sovereignty, borders, legal systems of one sort or another, languages, religions, political systems. Barlow glaubt, das Internet wird die Welt für immer verändern und er hofft, dass sich mit dem Internet auch die Gesellschaft verändert, dass sie besser und freier wird, ohne die Einschränkungen und Regeln der Offline-Welt. Furthermore, you could see from the very beginning that if this thing was going to do what we thought it was going to do, that it would cause a fundamental renegotiation of all the existing power relationships on the planet when the world becomes a meritocracy of thought, a collective organism of the human genius. Durch das Internet, glaubt Barlow, wird die Welt ein kollektiver Organismus des menschlichen Geistes. Ein Ort, der alle bestehenden Machtverhältnisse verändern wird. Es gibt in puncto weltweiten Netzen noch ein Zauberwort und das heißt Internet. Der Heimanwender hat mittlerweile sehr wohl das Bedürfnis, auch Zugang zu diesen weltweiten Netzen zu haben. Anfang der 90er geht es dann ziemlich rasant weiter mit dem Internet. Okay, haben wir jetzt schon mal da was rausgeholt? Ja, ich bin hier gerade, wir haben nun die Verbindung zum Internet gerade fertig aufgestellt und nun habe ich diesen World Wide Web Explorer gestartet. Und der geht nun surfen, wie wir hier sehr schön sehen können. 1993 wird der Mosaik-Browser veröffentlicht. Zum ersten Mal können jetzt Texte und Grafiken kombiniert dargestellt werden. Der Cyberspace wird bunt. US-Vizepräsident Al Gore erklärt das Internet zur Grundlagentechnologie. Und in Deutschland? Da ist erstmal noch nichts mit Datenautobahnen. Das Internet ist langsam, hat wenige Nutzer und, kein Witz, bei der Deutschen Telekom muss man für jede E-Mail 10 Pfennig zahlen. Internet, das ist eine Verknüpfung von etwa 2 Millionen Computern auf dieser Welt, die sind verteilt und jetzt kann ich theoretisch von mir aus in jeden dieser Computer hinein und kann mir die freigegebenen Informationen holen und kann auch meine Informationen freigeben. 1994 sind bereits mehr als 3 Millionen Computer mit dem Internet verbunden und jetzt berichten auch die klassischen Medien. Ein Jahr später sendet der WDR Computer Club zum ersten Mal live ins Internet. Sie sehen das hier auf der Grafik. 1996. Die Telekom streicht die Gebühr von 10 Pfennig auf jede E-Mail. Jürgen Rüttgers, der damalige Bildungsminister, startet die Initiative Schulen ans Netz. Und Markus Beckedahl, der einige Zeit zuvor noch verständnislos vor der Kommandozeile saß, kommt jetzt auch endlich rein ins Internet. Ich selbst bin dann 1996 über die Schule, die dann irgendwann ein paar Computer mit Internetanschluss hatte, online gegangen und bin dann da geblieben. Spätestens jetzt ist allen klar, das Internet wird groß, richtig groß. Aber mit dem Erfolg kommen auch die Probleme. Entweder wurde das Internet damals so als neuer Markt angesehen, rein irgendwie Geld verdienen mit was Digitalem, oder in der Politik, wenn es nicht darum ging, diesen Markt zu ermöglichen, dann wurde das Internet unter totalen Überwachungsfantasien gesehen, was auch sehr einfach war, weil es kaum Widerstand gab oder Widerspruch in der Gesellschaft. Das war irgendwas mit Internet, wo die meisten Leute noch dachten, das betrifft sie überhaupt nicht und sie müssen sich damit nicht beschäftigen. 1996 wird es dann richtig brisant. Also genau in dem Jahr, in dem die E-Mail kostenlos wird und Markus Beckedahl zum ersten Mal online geht. Da wird in den USA der Communications Decency Act verabschiedet. Ein Gesetz, das die Verwendung von schmutzigen Wörtern im Internet verbieten soll. Da ist er also wieder, der Staat. Und mit ihm die Enge und Prüderie der amerikanischen Massengesellschaft. Also genau das, vor dem die frühen Computer-Nerds wie John Perry Barlow in den Cyberspace geflüchtet sind. An dem Tag, an dem der damalige Präsident Bill Clinton das Gesetz in Washington unterzeichnet, ist Barlow in der Schweiz, auf dem World Economic Forum, umgeben von den Mächtigen der Welt. Und Barlow ist ziemlich wütend. Er setzt sich hin und schreibt einen legendären Text. The Declaration of Independence of Cyberspace. Ja, das ist natürlich einer der einprägsamsten Texte dieser Zeiten. Da muss man natürlich auch so ein bisschen sich anschauen. Das war so der Wegweiser, wo das Internet, was bis dahin größtenteils von Nerds für Nerds betrieben wurde, auf einmal komplett durchkommerzialisiert wurde und wiederum Regierungen überall mitspielen wollten. Und ja, quasi Barlow ist dann damals damit aufgetreten und hat sozusagen ja zu dem Zeitpunkt den Gegenpol aufgebaut. Governments of the industrial world, you weary giants of flesh and steel, I come from cyberspace, the new home of mind. On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. Sozusagen, hey, ihr kommt jetzt hier rein und wir wollen euch hier eigentlich gar nicht. Und ihr macht das eigentlich alles kaputt, sozusagen. You are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather. We did not invite you. You do not know us, nor do you know our world. Cyberspace does not lie within your borders. Do not think that you can build it as though it were a public construction project. You cannot. It is an act of nature, and it grows itself through our collective actions. Hey, ihr betretet hier unseren Garten und wollt das hier alles durchregulieren und lasst uns doch einfach mal in Ruhe. You do not know our culture, our ethics, or the unwritten codes that already provide our society more order than can be obtained by any of your impositions. Ihr kennt diese Welt nicht. Ihr kennt unsere Kultur nicht. We are creating a world where anyone, anywhere, may express his or her beliefs, no matter how singular, without fear of being coerced into silence or conformity. In unserer Welt, im Cyberspace, darf jeder sagen, was er will, egal welche Hautfarbe oder wie viel Geld dieser Mensch hat, ohne Angst, zum Schweigen gebracht zu werden. In China, Germany, France, Russia, Singapore, Italy and the United States, you are trying to ward off the virus of liberty by erecting guard posts at the frontiers of cyberspace. Ihr wollt den Cyberspace unter euch aufteilen. Ihr wollt die Freiheit im Internet einschränken. Aber das wird nicht funktionieren. We will create a civilization of the mind in cyberspace. May it be more humane and fair than the world your governments have made before. Im Cyberspace bauen wir eine neue Zivilisation des Geistes. Fairer und menschlicher als eure alte Welt. Was Barlow formuliert, ist die Vision einer freien Welt im Cyberspace. Einer Welt, ermöglicht durch Computertechnologie, ohne Einfluss der Regierungen. Das ist der Ursprung von Krypto. Das klingt jetzt wahrscheinlich erstmal absurd, wenn man überlegt, wie der Cryptospace heute aussieht. Voll mit Scams, Spekulanten, seltsamen Tech-Propheten, die scheinbar alle nur das schnelle Geld machen wollen. Aber ganz am Anfang war das alles noch ein ziemlich idealistisches Projekt. Ein Mittel, um die von Barlow geforderte Freiheit im Internet zu verteidigen. In diesem Podcast wollen wir genau diese Geschichte erzählen. Wie aus dem Kampf für ein freies Internet der Krypto-Hype von heute wurde. Diese milliardenschwere, hochspekulative und mir immer noch sehr fremde Kryptowelt. Und eine wichtige Rolle dabei spielt Fabian. Genau, der Fabian. Mein alter Studienkollege, den ich im Internet wiederentdeckt habe. Fabian war nämlich bei vielen Entwicklungen im Kryptospace ganz nah dabei. Welcome to the office. Zweiter Stock, oben rechts, diese rechte Hälfte ist unser Office. Folgende Situation. Gegenwart. Ich sitze neben Fabian in seinem Tesla. Wir fahren durch Berlin. Fabian will mir sein Büro zeigen. Oder wie er es nennt, Office. Krasses Gebäude. Ja. Das Office liegt mitten in Berlin, direkt an der Spree, im alten Zollamt. Wir kommen an. Wie machen wir den auf? Oben Punkt drücken. Ja. Und ich krieg erstmal die Tür von Fabians Tesla nicht auf. Danke. Sind noch Wohnungen da hier dran? Nee, das sind alles Studios. Von Projekten, also das sind Startups und Projekte. Da, was ist mit dem Hund? Bleibt der im Auto? Achso! Fabian hat den Hund im Auto vergessen. Ja, das geht nicht. Ja, ist noch neu. Ja. Der Hund springt raus und schaut sich erstmal um. Ah ja, Wormski, du musst mal kurz Pipi machen vielleicht. Schaut so aus, als würde er irgendwas suchen. Ja. Eine schöne Pipi-Ecke. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Hallo. Max. Der Max ist vom ARD sozusagen indirekt. Hallo Max, ich bin die Martina. Hi, wir hatten Mail-Kontakt, ne? Stimmt. Ja, wegen dem ersten Videocall. Fabians Office wirkt noch um einiges größer als im Videocall. Durch die Panoramafenster hat man tatsächlich einen ziemlich guten Blick auf die Spree. Am anderen Ufer erkennt man sogar den Treptower Park. So, hier wird eine Pyramide gebaut, das wird so ein Event Space. Und dann gibt es hier eine Marina, eine schöne Wiese davor. Und das wird halt so ein bisschen so eine Art Coworking Space / Creative Hub mit Event Space, Wasserfront. Da sind Architekten, dann diese Studios, hier drinnen Offices. Wir werden vermutlich hier drei Offices haben. Diese drei Floors. Komplett wird ein Luxus sein. Wie viele Mitarbeiter werden das dann? Keine Ahnung. 50. Aber der Punkt ist, dass es, Luxo ist ein Community-Projekt. Das heißt, es wird ein Hub geben, so eine Art Ort zum Zusammenkommen und so. Und das ist, Luxo ist sozusagen das Community-Projekt. Sorry. Möchtest du ein Glas Wasser haben? Ja, ich will ein Glas Wasser. Ich brauche was, woran ich mich ein bisschen festhalten kann. Pyramide, Waterfront, Marina und dann dieses moderne, durchgestellte Office. Ein ziemlicher Kontrast zu meinem Leben. Und das Funding dafür, das habt ihr, um das mehrere Jahre durchzuziehen? Oder? Ja, wir haben den ICO, Reversible ICO gemacht und wir haben so um die 15, 20 Millionen. Fabian kann sich das alles leisten, weil er 2020 mit seiner Firma eine eigene Kryptowährung rausgebracht hat. LuxI. Und tatsächlich haben Menschen diesen Coin gekauft. Viele Menschen sogar. Und Fabians Firma hat richtig abgesagt. Das hält erstmal ein bisschen. Wie Fabian dazu kommt, seine Firma zu gründen, das erzählen wir natürlich auch in diesem Podcast. Aber bevor es dazu kommt, muss erstmal ziemlich viel anderes passieren. Da müssen erstmal die Grundlagen geschaffen werden für Krypto. Und genau darum geht es in der nächsten Folge. Wie in den frühen 90ern das Internet von Regierungen auf der ganzen Welt immer mehr als Überwachungstool missbraucht wird und wie eine Gruppe von Aktivisten versucht, sich mit spezieller kryptografischer Software dagegen zu wehren, die Cypherpunks. Diese Cypherpunks schaffen damals die ideologischen und technischen Grundlagen für die erste Kryptowährung, Bitcoin. Das war die erste Folge von Krypto. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Podcast und empfehlt uns weiter. Nächste Woche kommt die neue Folge, exklusiv in der ARD Audiothek. Bis dann. Krypto. Der Traum vom magischen Internetgeld. Folge 1. Ein Cowboy im Cyberspace. Geschrieben und gesprochen hat diesen Podcast Maximilian Netter. Co-Autor für diese Folge war Klaus Uhrich. Sprecherin Martha Hennersdorf. Faktencheck Stefan Paul. Regieassistenz Dominique Wolniok. Die Regie führten Raphael Jouvet und Maximilian Netter. Schnitt Mario Weise und Raphael Jouvet. Aufnahmen, Mischung, Sounddesign und Musik Mario Weise. Cover Artwork Panatum. Dramaturgie und Redaktion Mareike Mage. Produziert von Funkhaus Ost für den Südwestrundfunk 2023. Exklusiv für die ARD Audiothek. Wir bedanken uns bei den Q Department Studios für die Bereitstellung von Declaration of the Independence of Cyberspace, gelesen von John Perry Barlow, aufgenommen in den Q Department Studios in New York.